نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة الملك Die Herrschaft بسم الله الرحمن الرحيم Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Segensreich ist derjenige, in dessen Hand die Herrschaft ist, und er hat zu allem die Macht. Al-Mulk ist die Herrschaft. Dieses Wort kommt auch in der ersten Aya vor. Nach diesem Wort wurde die Sura auch benannt. Suratul Mulk ist eine mekkanische Sura, besteht aus 30 Ayat, aus 30 Versen. Und es gibt einige Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die über die besonderen Vorzüge, der ganze Koran ist besonders, aber über die besonderen Vorzüge von dieser Sura sprechen. In einem Sahih-Hadith zum Beispiel heißt es, dass wahrlich im Koran gibt es eine Sura, die 30 Ayat hat. Sie legt Fürsprache ein für ihren Gefährten, also für denjenigen, der sie liest, der mit ihr war in dieser Welt, bis ihm vergeben wird. Sehr schöne Aussage. Genauso heißt es auch, dass im Koran gibt es eine Sura, die für ihren Leser, also der mit ihr war, Fürsprache einlegt, bis er in das Paradies eingelassen wird. Dann gibt es ein anderes Hadith bei Sunan al-Tirmidhi, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, nachts vor dem Schlafen Sura Alif Lam Mim As-Sajda und Suratul Mulk zu lesen pflegte. Dann gibt es ein anderes Hadith, bei Hakim überliefert, auch als Sahih eingestuft, dass Suratul Tabarak, also diese Sura Suratul Mulk, sie bewahrt vor der Strafe im Grab. Ja, also alles Hadithe, durch die wir sehr, sehr deutlich erfahren, dass hier ganz besondere Vorzüge sind, dass hier etwas ganz besonders oft gelesen werden soll, dass hier in dieser Sura eine besondere Botschaft ist. Das ist das Letzte, was man vorm Schlafengehen noch am Koran hört oder liest und rezitiert. Und in dieser Sura wird uns der Sinn des Lebens ganz deutlich dargelegt. Man geht also mit dem Sinn des Lebens deutlich vor Augen schlafen, und hoffentlich beginnt man dann dementsprechend auch seinen nächsten Tag. Es heißt also, segensreich ist derjenige. Tabaraka ist alles an Gutem haben, in Hülle und Fülle, jeden Segen haben, hoch erhaben sein, ist nämlich Allah, in dessen Hand die Herrschaft ist. Er gebietet, er besitzt, er hat die Macht über allem. Deswegen heißt es auch danach, er besitzt nicht nur alles, ihm ist auch nicht die gesamte Herrschaft nur allein, und er könnte sie aber dann nicht kontrollieren, das gibt es ja auch. Nein, er hat alles, er besitzt alles, er hat alles erschaffen und er hat zu allem die Macht. Was hat dieser Allah gemacht? Er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und er ist der Allmächtige und Allvergebende. Also das gesamte Leben, diese Tatsache, dass es ein Geborenwerden und ein Sterben gibt, all dies wurde von Allah erschaffen mit einem Sinn. Und welcher ist dieser Sinn? Wer von uns die schönsten Taten tut und damit zu Allah zurückkommt. Das heißt, wir sind alle hier versammelt, um von Allah geprüft zu werden. Wir werden getestet. Wie handeln wir? Was lassen wir zurück und was senden wir voraus? Und dementsprechend, was wir getan haben, wird auch unsere Belohnung sein. Und das Wort Ahsan bedeutet Schönste, am besten. Und das heißt hier nicht, wer die meisten Taten tut, sondern die schönsten. Und zwar Schönheit in allem. Ibadah, deine gottesdienstlichen Handlungen, deine Mu'amalat, dein Handeln mit anderen Menschen, mit der Schöpfung Allahs, dein Akhlaq, dein Charakter. Das vor allem, denn aus dem guten Akhlaq werden dann die guten Taten auch überhaupt erst entstehen. Und die guten Charaktereigenschaften entstehen auch durch gute Gedanken. Das heißt, der Gläubige achtet sogar auf seine Gedanken. Wie haben wir gelernt in Surat al-Hujurat? Das vermeidet viel vom Argwohn, denn mancher Argwohn ist Sünde. Wo ist Argwohn? Der ist nur im Kopf. Das heißt, der Gläubige muss auch seine Gedanken achten. Wenn die hässlich sind und nur voll von Negativität sind, dann wird daraus bestimmt keine schöne Tat erwachsen. Wie benehme ich mich mit anderen? Wie ist meine Ibadah? Gebe ich in all diesem mein Bestes? Oder mache ich halt so, wie ich gerade kann, nach Lust und Laune und kümmere ich mich nicht um die Qualität, sondern nur, dass ich es Hauptsache erfüllt habe. Tue ich immer das Minimum? Gebe ich das Recht der Schöpfung? Und in der Schöpfung ist das oberste Recht gewiss das der Eltern, dann des Ehepartners, der Kinder, der Verwandten, der Nachbarn, dann der weiteren Nachbarn. dann der Umgebung, in der du lebst, auch diese hat Rechte auf dich. Das Mindeste, dass du ihnen nicht schadest. Mit denen wir etwas zu tun haben. Der an der Kasse neben dir steht, auch dieser hat sogar Rechte auf dich. Dass du ihn nicht belästigst, dass du ihm nicht das Recht nimmst, die Stelle, wo er stand, dass du ihm das nicht streitig machst, indem du dich vordrängelst zum Beispiel. Ja, das erscheint uns jetzt wie Kleinigkeiten und ein bisschen spießig vielleicht, aber genau das ist Ahsan, das Schönste an Taten sein, dass man überall sein Bestes gibt. Und wer sagt, nein, so etwas kann es nicht geben, so kann ein Mensch nicht leben, das ist unnatürlich, der soll auf den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, schauen. Sein ganzes Leben war die schönste Umsetzung von dem, was wir im Koran lesen. Dann über die persönlichen Rechte hinaus, was man selber anderen gibt, dann hat auch die Religion ein Recht auf uns. Und zwar nicht nur, dass wir unsere persönlichen Ibadat und gottesdienstlichen Handlungen verrichten, sondern im weiteren Sinne auch, was haben wir für die Religion getan? Für ihr Weiterbestehen, dass die nächste Generation diese Religion, was Wissen, was Taten, was Praktizieren angeht, entgegennehmen kann. Dass wir gute Vorbilder für andere sind. Wie viel wissen wir über unsere eigene Religion? Wissen wir überhaupt genug, um unsere Pflichten zu erledigen? Und darüber hinaus können wir auch anderen darüber berichten, sei es durch das geschriebene Wort, durch das gesprochene Wort oder im mindesten Fall durch das Vorleben als ein gutes Vorbild. Was haben wir für die Religion getan? Für einen Nutzen, der nicht mit unserer eigenen Person, mit unseren persönlichen Interessen direkt zu tun hat, sondern für das Allgemeinwohl. Für das Allgemeinwohl, für das Wohl der Menschen, für das Wohl der Schöpfung Allahs. Und wer jetzt versuchen möchte, immer auf Ahsan-Level zu arbeiten, auf dem schönsten Level, die Mindestanforderungen dafür sind, das müssen wir auch kurz sagen, Mindestanforderungen für eine Tat, dass sie zu Ahsan, zu den schönsten Taten gehört, ist, dass sie erstens aufrichtig für Allahs Angesicht und seine Zufriedenheit allein getan wird und zweitens, dass sie entsprechend der Lehre des Gesandten sallallahu alaihi wasallam ausgeführt wird. Diese zwei Bedingungen sind Minimum. Und wer all das jetzt tut, also auf diesem Niveau von Ahsanu Amal, von schönsten der Taten, arbeiten will, der kommt nicht dran vorbei, der wird Geduld dafür brauchen. Denn um etwas zu erreichen, je besser etwas ist, desto je wertvoller etwas ist, desto schwieriger ist es auch, dies zu erreichen. Das verstehen wir sehr gut, denn in dieser Welt ist das auch ein allgemeingültiges Gesetz. Wer etwas erreichen will, muss fleißig sein. Er muss standhaft sein. Er muss Geduld haben. Er muss auch aushalten können. Er muss auch Niederlagen immer wieder einstecken können und immer wieder neu anfangen. Das ist auf diesem Weg ein Muss. Denn genau darum geht es ja. Allah prüft euch. Wer von euch die schönsten Taten tut. Und diese Prüfung kann in den verschiedensten Dingen sein. Im Koran heißt es zum Beispiel in Surat al-Baqarah, haben wir schon gemeinsam gelesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Wir werden euch sicherlich gewiss prüfen mit etwas von der Furcht, Hunger, dem Mangel an Gütern, von Seelen, also dass Menschen sterben und auch an Mangel an Früchten, aber gib frohe Botschaft den Geduldigen, den Standhaften. Dann werden diese Geduldigen beschrieben. Alladina idha asabatuhum musibatun, das sind die, die, wenn sie ein Unglück trifft, dann sagen sie, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, gewiss, wir sind ja Allahs und wir kehren ja gewiss zu ihm zurück. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim, das sind ja jene, auf sie sind die Segnungen ihres Herrn und auch eine Barmherzigkeit und das sind die Rechtgeleiteten, die also in allen Umständen trotzdem sich immer wieder daran erinnern, dass wir kehren ja auch zu Allah zurück und Allah lässt die Belohnung der geduldig Ausharrenden niemals verloren gehen. Dieser Gedanke beruhigt natürlich sehr, dass wir gehen alle in dieselbe Richtung, zurück zu Allah und jeden Augenblick rücken wir ihm näher, daran gibt es nichts zu zweifeln, daran kann man nicht rütteln an dieser Tatsache, dass jeder Augenblick, der vergeht, gehen wir zurück Richtung Allah, kommen wir näher dem Termin, an dem wir vor Allah stehen werden. Und Allah sagt hier also ganz deutlich, der Tod wurde ja erschaffen, um Menschen dementsprechend nach ihren Taten irgendwann zu richten. Und jeder wird geprüft, auch die Propheten, was heißt auch die Propheten, besonders die Propheten wurden geprüft. Im Koran heißt es ja so ungefähr, haben wir schon gelesen, dass wahrlich wir prüften Dawud, alayhi salam, wir haben schon darüber zusammen gelesen, dann heißt im Koran auch, und wahrlich, als Ibrahim alayhi salam von seinem Herrn mit einigen Worten geprüft wurde, in Surat al-Baqarah. Denn Prüfung zeigt, wer wahrhaftig ist in seiner Behauptung von Iman und wer nicht wahrhaftig ist. Und Gutes zu tun, wenn es leicht fällt, Gutes zu tun, das ist keine große Kunst. Aber Gutes zu tun, wenn es schwierig ist, wenn als Antwort auf dein Gutes vielleicht Schlechtes zurückkommt, dann trotzdem weiter am guten Weg festzuhalten, das ist wirklich eine Leistung. Und das belohnt Allah dann auch dementsprechend. Wenn wir also sehen wollen, wer Ahsan Amal macht, das werden wir in der nächsten Sura auch lesen, das größte Vorbild ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Er war auf einen gewaltigen, großen Charakter. Sein Charakter war der Koran. Und er hat in allen Lebenslagen, in allen Umständen, in allen Bereichen seines Lebens immer das Schönste an Benehmen, Verhalten, Recht geben von jemandem, hat er immer das Schönste getan, was einem Menschen überhaupt möglich ist. Allahs Macht wird weiter beschrieben. Er, der 7 Himmel in Schichten übereinander erschaffen hat. Du kannst in der Schöpfung des Al-Abamas keine Ungesetzmäßigkeit sehen. Wende den Blick zurück. Siehst du irgendwelche Risse? Hierauf wende den Blick wiederholt zurück. Der Blick wird zu dir erfolglos und ermüdet zurückkehren. Also wie viel du auch forschst und schaust und beobachtest. Dein Blick wird ermüden, aber im Himmel, in der Schöpfung von Allah, wirst du keine Ungesetzmäßigkeit finden. Kein Riss, keine Ungleichmäßigkeit, kein Mangel an Perfektion. Es ist vollkommen und perfekt, was Allah erschaffen hat. Wenn wir in diesem Spiegelbild nochmal unsere Taten beobachten, unsere schönsten Taten, wie die wohl erscheinen neben der perfekten Schöpfung von Allah, dann sind das kaputte Bemühungen, voll von Rissen, von Mängeln. Auch wenn wir Gutes manchmal wollen, entsteht trotzdem dabei etwas, was voll von Ungereimtheiten ist, Unausgeglichenheiten ist, weil wir Menschen sind. Deswegen sollen wir uns umso mehr bemühen, dass der Koran uns reinigt, dass unsere Taten auch so werden, wie Allah uns hier vorhält. Das schaut doch mal auf die Schöpfung, wie perfekt, wie vollkommen, wie schön sie ist. Schaut mal, der Himmel, was zeigt er uns? Er zeigt uns Höhe, Disziplin, Schönheit, Ausgeglichenheit. Allah sagt, eine Schicht nach der anderen, also ein Himmel über den anderen, noch höher und noch höher. Der Himmel ist etwas sehr Uneigennütziges. Alles in der Schöpfung, ehrlich gesagt, ist uneigennützig. Alles in der Schöpfung gibt und ist nicht aufs Nehmen bedacht. Ja, der Himmel nimmt Wasser auf von den Meeren, das verdunstet, und gibt es zurück auf die Erde. Ach, sein Amel soll ja auch erhöht sein von den niederen Trieben, sich nicht nach Niedrigkeiten orientieren, sondern den hohen Prinzipien, die Allah uns gelehrt hat, orientieren. Derjenige, der den schönsten Charakter hat, soll uneigennützig sein, nicht immer nur auf persönliche Interessen bedacht, wie wir über die Munafiqin zum Beispiel gelesen haben. Er soll darüber erhaben sein, in dem Sinne, dass er eine eigene Zielstrebigkeit hat, die Zufriedenheit Allahs nämlich, und das ist sein eigentliches Ziel. Wir haben ja den untersten Himmel mit Lampen geschmückt, die Sterne nämlich, und haben sie zu Wurfgeschossen gegen die Satane gemacht und bereitet haben wir für sie die Strafe der Feuerglut. Also die Sterne sind nicht nur schön, also das auch natürlich ein Nutzen, dass sie schön anzusehen sind, aber sie geben ja auch Orientierung, sie zeigen den Weg für die, die auf dem Schiff sind oder in der Wüste und die keine andere Orientierungsmöglichkeit haben. Die orientieren sich an den Sternbildern, das heißt, sie sind schön, sie nutzen und sie haben noch einen weiteren Nutzen, sie vertreiben die Schayatin. Genauso diejenigen, die dem Licht Allahs folgen, dem Koran, die werden zu nicht nur schönen Persönlichkeiten, sondern sie geben auch anderen Orientierung, dadurch, dass sie auch selber von der Rechtleitung profitieren und somit auch anderen Rechtleitung weitergeben können und dadurch, dass sie auch ja wirklich Wurfgeschosse gegen Schayatin sind, denn dort, wo rechtschaffene Menschen sind, dort werden die Schayatin schwächer, wenn sie nicht sogar vertrieben werden. Und für diejenigen, die ihren Herrn verleugnen, wird es die Strafe der Hölle geben, ein schlimmer Ausgang. Denn so viele Zeichen hat Allah uns jetzt genannt, wer trotzdem dann noch seinen Herrn verleugnet, ja, dann wird die Strafe auch dementsprechend sein. Wenn sie hineingeworfen werden, hören sie von ihr stoßweises Aufheulen, während sie brodelt. Also es wird auch einen Lärm geben in dem Höllenfeuer. Das Verbrennen ist schon schlimm genug, überhaupt dort reingeworfen zu werden, ist schon übel und schlimm genug. Aber dann auch noch diesen Lärm zu ertragen, der ohrenbetäubend sein wird. Wir wissen, dass mancher Lärm sogar hier in dieser Welt, wenn er gewisse Grenzen überschreitet, dass er dann sogar töten kann, könnte einen Menschen. Die Hölle wird in Hadithen auch beschrieben, dass sie voll von Zorn ist, sich hin und her windet wie ein wildes Tier. Allah möge uns davor bewahren. Beinahe würde sie vor Grimm bersten. Jedes Mal, wenn eine Schar hineingeworfen wird, werden ihre Wärter sie fragen. Also die Schar, die hineingeworfen wird, wird von den Wärtern der Hölle gefragt. Ist zu euch denn kein Warner gekommen? Sie werden sagen, ja doch, zu uns kam bereits ein Warner, aber wir haben ihn der Lüge bezichtigt und gesagt, Allah hat nichts offenbart, ihr befindet euch nur in großem Irrtum. Und sie werden sagen, hätten wir nur gehört und begriffen, wären wir nun nicht unter den Insassen der Feuerglut. Schaut mal, zwei Dinge, die also Schlüsseleigenschaften sind, um Rechtleitung zu finden. Erstmal hören, und das ist ja wirklich der erste Weg zur Rechtleitung, wenigstens zuhören. Weil wer nicht mal zuhört, dann wie soll die Wahrheit in sein Herz gelangen, wenn er nicht mal gewillt ist, bestimmte Dinge sich anzuhören. Und darüber hinaus auch aufmerksames Zuhören. Ja, vor allem für uns Muslime auch, wenn der Koran verlesen wird, was kann dann in dem Moment wichtiger sein, als dem Koran zu lauschen und aufmerksam zuzuhören? Alles andere muss doch dann in dem Moment unwichtiger werden, also sich nicht ablenken lassen. Jetzt gibt es nichts Wichtigeres, als die Worte des Korans ins Herz aufzunehmen. So werden sie ihre Sünde bekennen, weit weg darum mit den Insassen der Feuerglut. Gewiss, diejenigen, die ihren Herrn im Verborgenen fürchten, also sie sehen Allah nicht, aber fürchten ihn trotzdem, für sie wird es Vergebung und großen Lohn geben. Der Vers kann aber auch bedeuten, dass wenn sie alleine sind und Leute sie nicht sehen, dass sie trotzdem Allah fürchten. Also nicht nur vor Leuten gottesfürchtig sind, um den Leuten zu imponieren, sondern wirklich und aufrichtig im Geheimen und im Offenbaren Allah fürchtende sind. Haltet eure Worte geheim oder äußert sie laut vernehmbar. Gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Sollte denn derjenige, der erschaffen hat, nicht Bescheid wissen? Und er ist der Feinfühlige und Allkundige, der die Zellteilung steuert. Und wir wissen, manche Zellen sind so klein, dass Hunderte, wenn sogar Tausende von ihnen auf eine Stiftspitze passen würden, wenn nicht sogar noch mehr. Und jeder Einzelne ist in ständiger Bewegung. In ihr gibt es eine komplette kleine abgegrenzte Welt von kleinsten Teilchen, die in ständiger Bewegung sind. Diese kontrolliert Allah und er soll nicht wissen, was in unseren Herzen ist, an Gedanken? Soll der denn nicht wissen, der erschaffen hat? Er ist es, der euch die Erde fügsam gemacht hat. So geht auf ihrem Rücken einher und esst von dem, womit er euch versorgt. Und zu ihm wird die Auferstehung sein. Also bei all dem Essen und Trinken und hin und her gehen, vergesst dies nun bitte nicht, dass ihr nämlich zu Allah zurückkehren werdet und Allah euch nach eurer Dankbarkeit befragen wird. Glaubt ihr, in Sicherheit davor zu sein, dass wer im Himmel ist, die Erde mit euch versinken lässt, so, dass sie sich dann hin und her bewegt? Also habt ihr keine Angst davor? Denkt ihr denn, ihr wäret sicher, dass die Erde nicht mit euch versinken kann, dass es keinen Erdrutsch geben kann? Dass es kein Erdbeben geben kann? Oder glaubt ihr euch in Sicherheit davor, dass wer im Himmel ist, gegen euch einen Sturm von Steinchen sendet? Dann werdet ihr noch erfahren, wie meine Warnung ist. Auch diejenigen, die vor ihnen waren, haben bereits die Gesandten der Lüge bezichtigt. Wie war da meine Missbilligung? Und jetzt denkt mal, all die Völker, von denen wir schon gelesen haben, von denen wir erfahren, von denen die Forschung auch berichtet, dass die gab es mal und die hatten eine große, blühende Zivilisation, aber dann plötzlich, manche sogar nach Tausenden von Jahren, wo sie sich auf der Erde halten konnten und sich verbreiten konnten und andere unterjochen konnten, hat Allah sie dennoch verschwinden lassen. Sehen Sie denn nicht auf die Vögel über ihnen, wie sie ihre Flügel ausgebreitet halten und einziehen? Nur der Al-Abama hält sie. Gewiss, er sieht alles wohl. Oder wer ist denn dieser, der euch eine Herrscher wäre, die euch helfen sollte, außer dem Al-Abama? Die Ungläubigen befinden sich nur in Trug. Der Trug nämlich, dass sie sich selber helfen könnten, dass es andere Mächte gäbe, außer Allah, die ihnen helfen würden, ob das jetzt der eigene Besitz, die eigene Kultur, die eigene Nation wäre, all dies sind nur trügerische Gedanken. Oder wer ist denn dieser, der euch versorgen sollte, wenn er seine Versorgung zurückhält? Keiner. Aber nein, sie fahren weiter in Auflehnung und Abneigung. Ist denn jemand, der auf sein Gesicht gestürzt einhergeht, eher recht geleitet oder jemand, der aufrecht auf einem geraden Weg einhergeht? Auf Gesicht gestürzt, das heißt gebückt, ohne rechts und links zu schauen, folgt einfach der Masse, wie in einer Herde von Vieh zum Beispiel, stellt euch das Vieh mal vor, die einfach mit gebücktem Kopf hinterher trotten, ohne zu schauen, ist das der richtige Weg, ist das der falsche Weg, wo gehe ich überhaupt hin? Die folgen einfach dem Ruf, der Masse, ohne zu überlegen, ist das in Ordnung, was ich tue? Ist das der richtige Weg? Führt das zu meinem Wohl oder führt das zu meiner Vernichtung? Ist das besser oder ist jemand, der aufrecht geht, sich vor Übel beschützend? Weil jemand, der aufrecht geht, der kann natürlich auch Ausschau halten, der hat mehr Überblick, der sieht, wo Schaden auf ihn wartet, wo eine Gefahr auf ihn lauert und wo sein Nutzen auf ihn wartet. Und der geht wohl überlegt. Der geht in die richtige Richtung. Er geht nämlich auf einen geraden Weg einher. Sag, er ist es, der euch hat entstehen lassen und euch Gehör, Augenlicht und Herzen gemacht hat. Wie wenig ihr dankbar seid. Sag, er ist es, der euch auf der Erde an Zahl hat anwachsen lassen, und zu ihm werdet ihr versammelt werden. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? Anstatt jetzt also zu sagen, nach all diesen Zeichen, dass okay, es scheint wirklich besser zu sein, wenn wir uns für diesen Tag der Auferstehung vorbereiten, um uns vor der Hölle zu beschützen, um das Richtige zu tun, um zu den Rechtschaffenen zu gehören, machen sie sich noch lustig? Wann wird denn dieser Tag sein, wenn ihr wahrhaftig seid? Also da steckt auch eine Beleidigung drin, weil man den anderen als Lügner bezeichnet und auch macht man sich lustig. Wann ist denn dieser angebliche Termin? Und so machten sie sich lustig. Sag, nur Allah weiß darüber Bescheid und ich bin nur ein deutlicher Warner. Also Allah weiß nur, wann die Stunde kommt. Unsere Aufgabe ist, sich dafür vorzubereiten. Wenn sie es aber nahe bei sich sehen, also wenn die Stunde dann kommt und sie schon nahe ist, dann werden die Gesichter derjenigen, die ungläubig sind, böse betroffen sein. Und es wird gesagt werden, das ist das, was ihr stets herbeizurufen wünschtet. Jetzt ist das da, worüber ihr euch lustig machtet, und dann werden die Gesichter böse betroffen sein. Dann gibt es kein Verleugnen mehr. Sag, was meint ihr, wenn Allah mich und wer mit mir ist vernichten oder wenn er sich unser erbarmen sollte, wer wird dann den Ungläubigen Schutz vor schmerzhafter Strafe gewähren? Sag, er ist der Allerbarmer, wir glauben an ihn und auf ihn verlassen wir uns. Ihr werdet noch erfahren, wer sich im deutlichen Irrtum befindet. Sag, was meint ihr, wenn euer Wasser versickert sein sollte? Wer sollte euch dann hervorquellendes Wasser bringen? Also Allah, der uns in jeder Hinsicht mit den absolut nötigsten Dingen versorgt, zu ihm wollen wir nicht zurück, ihm gegenüber wollen wir nicht dankbar sein, ihm gegenüber wollen wir uns undankbar verhalten und uns nicht vorbereiten für den Tag, den er uns versprochen hat. Das war jetzt ein schnelles Durchlesen von Suratul Mulk, Allah möge von uns annehmen. Wer darüber noch gerne weiteres hören möchte, der soll sich dann, ihr könnt über E-Mail euch an uns wenden. Es gibt eigene Vorträge, die ein bisschen länger sind, die ein bisschen mehr ins Detail, in die Einzelheiten gehen, vor allem über Surah Mulk, auch über andere Suren. Da könnt ihr uns gerne anschreiben und wir werden euch dann die dementsprechenden Links zur Verfügung stellen. Suratul Qalam, das Schreibrohr, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Nun, beim Schreibrohr und dem, was sie in Zeilen niederschreiben. Allah schwört also beim Schreibrohr. In einem Hadith von Tirmidhi überliefert, Hasan Sahih, wird das eingestuft, dass das Erste, was Allah erschaffen hat, ist das Schreibrohr. Und dann sprach er zum Schreibrohr, schreibe. Und das Schreibrohr fragte, was soll ich schreiben? Und Allah gebot dann also, schreibe, was sein wird, bis Al-Abad, bis in die Ewigkeit, bis zum Tag der Auferstehung, bis in die Ewigkeit, weil alles, was sein wird, das Schicksal, das Maß von allen Dingen, ist schon festgeschrieben auf der wohl aufbewahrten Tafel. Und der Stift ist also das Erste, was erschaffen wurde. Es ist ein sehr machtvolles, ein sehr starke Schöpfung von Allah, diese Eigenschaft des Schreibens, die er den Menschen auch gelehrt hat, dass der Mensch erstmal sprechen kann, das ist schon mal etwas ganz Besonderes, und dann diese Sprache, und Sprache sind ja Gedanken, geäußerte Gedanken, wohlgeordnet aufs Papier oder auf worauf man auch mal schreibt, niederschreiben kann und das dann anderen weitergeben kann, die vielleicht gar nicht in seiner Lebenszeit da sind, sondern später kommende noch davon noch profitieren können oder halt manchmal auch leider geschädigt werden können. Kommt darauf an, was man schreibt. Das ist also eine sehr machtvolle, eine sehr große, eine sehr, es kann auch eine sehr nützliche, aber auch natürlich sehr schädliche Waffe sein, der Stift. Es kommt darauf an, in wessen Hand sie natürlich ist. Wenn sie aber nutzvoll eingesetzt wird, dann kann sie mehr Nutzen bringen als viele, viele andere Mittel. Dazu gehören auch Waffen, dazu gehören andere Mittel. Denn Gedanken werden dadurch geformt, durch die Aufnahme von Gedanken anderer, von Informationen, von Ideen, von Idealen, die niedergeschrieben werden können. Und große Arbeiten können damit verrichtet werden. Was sie in Zeilen niederschreiben, du bist durch die Gunst deines Herrn kein Besessener. Denn der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, wurde von seinen Feinden durch verschiedensten Arten und Weisen beschimpft. Dazu gehörte auch, dass sie sagten, er wäre, a'udhu billah, besessen. Allah beschwört hier beim Schreibrohr, dass du bist durch die Gunst deines Herrn kein Besessener. Es wird für dich wahrlich Lohn geben, der nicht aufhört. Und du bist wahrlich von großartiger Wesensart. Das ist diese Ayah, die ich vorhin angesprochen habe. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Dein Charakter ist ein großartiger. Denn was war der Charakter des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam? Der Koran. Ein großartiger Akhlaq, der nicht an das Benehmen der Menschen angepasst ist oder sich danach richtet, sondern eigenen, höheren, erhabeneren Prinzipien folgt. auf dem Besten und Schönsten basiert. Da gibt es unglaublich viele Aussagen von seinen Gefährten, die ihn beschreiben, die wirklich so viel Liebe ins Herz dann bringen für den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, sei es in der Gesellschaft, sei es in der Moschee, sei es als, in seiner Rolle als Führer, als politischer Führer, als militärischer Führer, sei es seine Rolle als religiöser Führer, sei es seine Rolle als Ehemann, Vater, Arbeitgeber. Ja, zum Beispiel Anas radiallahu an, hat 10 Jahre bei ihm, als Kind kam er zu ihm und hat 10 Jahre als Bediensteter im Haus des Gesandten sallallahu alaihi wasallam gearbeitet. Seine Mutter hatte ihn dort gelassen, weil sie wollte, dass er beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam seine Erziehung genießt, von ihm lernt. Und Anas sagt, ich war 10 Jahre beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und er sagte nie zu mir, warum hast du das und das getan? Oder er sagte nie zu mir, warum hast du das und das nicht getan? Also noch nicht mal Kritik, sondern auf eine andere Art und Weise hat er dann geschafft, diesen Menschen zu erziehen, der einer unserer größten Gelehrten dann oder Hadith-Überlieferer später wurde. Also im Privatleben das beste Benehmen zu haben, das ist natürlich auch nochmal eine ganz besondere Sache, denn in der Öffentlichkeit, da schaffen wir auch noch alle, uns irgendwie zusammenzureißen und uns zu benehmen. Aber im Privaten, mit denen, die schwächer sind als du, die jünger sind, die dir ergeben sind, kein Mensch war in der Nähe des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ohne dass er Platz in seinem Herzen gefunden hätte. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, war eine Persönlichkeit, die man lieben musste. Ja, so wird er beschrieben in den Hadithen von seinen Gefährten. Wenn es 2 Wege gab, entschied er sich für die leichtere, außer es war verboten, außer es wäre haram gewesen. Er redete nicht viel, wenn er sprach, dann sprach er sehr Nutzvolles, Nutzbringendes, Weises. Viele, viele Dinge. Es gibt eigene Vorträge darüber. Ich würde jeden ermutigen, sich auch darüber eigene Vorträge anzuhören. Ihr könnt auch uns kontaktieren. Wir haben auch schon fertige Vorträge da, die auch über die Tafsir von dieser Sura im Detail sind. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich darüber zu informieren, weil das ist unser Vorbild. Wenn wir nicht wissen, wie der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, im echten Sinne war, und da reichen auch nicht irgendwelche Slogans und irgendwelche Halbwahrheiten, dass er war immer und immer so und so, und diese Halbwahrheiten, die dann meistens leider nicht zum das ganze Bild wiedergeben. Es ist wichtig, ein relativ ganzes, vollkommenes Bild zu haben, damit man seiner Persönlichkeit in allen Facetten folgen kann, soweit wir können, und wir sind sehr schwach, soweit wir es vermögen, aber wenigstens unserer Liebe dazu dann uns wenigstens angerechnet wird. Du bist wahrlich von großartiger Wesensart. Du wirst sehen und auch sie werden sehen, wer von euch durch Besessenheit der Versuchung ausgesetzt ist. Gewiss, dein Herr weiß sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt, und er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. So gehorche nicht den Leugnern der Botschaft. Sie möchten gern, dass du schmeichelst, so dass auch sie schmeicheln können. Mit Schmeicheln ist hier das Entgegenkommen in der Religion gemeint, nicht Freundlichkeit, sondern dass man wirklich Basispfeiler der Religion aufgibt, damit der andere dann vielleicht auch Entgegenkommen zeigt. Das ist nicht in Ordnung, denn wenn man die eigenen Prinzipien aufgibt, dann braucht man auch gar kein Entgegenkommen mehr. Dann hat man sich ja schon völlig aufgegeben, und so können Prinzipien nicht gehalten werden. Und gehorche keinen verächtlichen Schwörer, Stichler und Verbreiter von Verleumdungen. Verweigere des Guten, der Übertretungen begeht und ein Sünder ist, einem von grobem Benehmen und darüber hinaus ein Eindringling. Nur deshalb, weil er Besitz und Söhne hat? Der Name wird hier nicht genannt, aber das ist ein bestimmter Charakter, der damals gelebt hat, der all diese Eigenschaften hatte. Wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, sagt er, das sind Fabeln der Früheren. Wir werden ihn mit einem Merkmal auf der Nase zeichnen. Also wir werden ihn erniedrigen. Ja, im Deutschen sagt man ja auch jemand hochnäsig. Genauso Nase ist auch in den wärmeren Kulturen wie hier die arabische auch ein Zeichen von Ehre. Wenn auf die ein Mal gesetzt wird, dann ist man quasi erniedrigt, weil das für jeden ersichtlich einfach ist. Genauso wenn jemand hochnäsig ist und er seine Nase beugen muss, dann ist er auch quasi erniedrigt. Deswegen wird das in dem Sinne hier gesagt, wir werden ihm ein Merkmal auf die Nase zeichnen. Wir haben sie geprüft, wie wir die Besitzer des Gartens prüften, als sie schworen, sie würden ihn bei Tagesanbruch abpflücken. Und nichts Ausnahmen, also sie sagten nicht, Inshallah, wenn Allah will, werden wir das machen. Da ging darin Verheerendes von deinem Herrn umher, während sie schliefen. Und er war dann am Morgen wie abgepflückt. Der ganze Garten war nicht mehr zu gebrauchen, alle Früchte verloren. Da riefen sie bei Tagesanbruch einander zu, also sie wollten jetzt losgehen, um den Garten zu ernten. Geht in der Morgenfrüh zu eurer Pflanzung, wenn ihr pflücken wollt. Da zogen sie los und flüsterten dabei einander zu, in ihn soll heute ja kein Armer zu euch hineingelangen. Also sie sind extra früh morgens hin, wenn die Armen alle noch schlafen oder die Menschen allgemein alle noch schlafen, weil sie wollten schnell abernten, bevor die armen Leute oder Menschen allgemein überhaupt aufwachen würden um diesen keine Almosen geben zu müssen. Also mit der Absicht, geizig zu sein und zu verweigern, gingen sie überhaupt erst los. Also wir sehen schon Fehler über Fehler, erstmal nicht Insha'Allah gesagt. Manche sagen auch dieses Wala yastathnun, sie nahmen nichts aus, bedeutet auch, dass sie nichts davon abgeben wollten, quasi für die Armen, für die Waisen, für die Witwen, für die Bedürftigen. Und hier wird das auch also nochmal deutlich, in ihr oder in ihn soll heute ja kein Armer zu euch hineingelangen. Und sie gingen hin in der Morgenfrüh, zum Verwehren bereit. Also mit welcher Absicht? Zum Verwehren. Als sie ihn aber sahen, sagten sie, wir haben uns fürwahr geirrt. Nein, vielmehr entbehren wir alles. Also wir sind der Ernte beraubt. Denn als sie dorthin kamen, nachts hatte ja ein Sturm dort gewütet, Allah hatte den Garten verwüstet mit seinem Befehl, und sie kamen dorthin und er war komplett abgepflückt, leer, nicht mehr zu gebrauchen. Die dachten erstmal, wir sind im falschen Garten. Dann haben sie gemerkt, dass nee, wir haben die ganze Ernte verloren. Der mittlere von ihnen sagte, habe ich euch nichts gesagt? Würdet ihr doch Allah preisen? Das Bih, hättet ihr doch Allah gepriesen? Sie sagten, preis sei unserem Herrn, wir waren gewiss ungerecht. Die haben also sofort auch eingesehen, was auch eine sehr schöne Eigenschaft ist. Da wandten sie sich einander zu, sich gegenseitig tadeln. Das ist auch wie üblich, immer wo irgendwas schief geht, fangen die Menschen an, sich gegenseitig zu beschuldigen. Sie sagten, oh wehe uns, wir pflegten ja das Maß an Frevel zu überschreiten. Vielleicht wird unser Herr uns zum Tausch dafür einen besseren Garten als ihn geben. Gewiss, nach Allah steht unser Begehren. Also jetzt haben sie die richtige Richtung eingenommen. Allah ist jetzt ihr Wunsch, Allah zu gefallen, Allahs Zufriedenheit. So ist die Strafe. Also so wie das Gleichnis von den Gartenbesitzern. So ist die Strafe, dass Allah nämlich nach dem Geben einer Gunst diese wieder hinwegnehmen kann, wenn der Mensch sich undankbar und schlecht benimmt. Das ist eine Lehre für die Mekkaner zur Zeit des Propheten und für alle Menschen insgesamt, für alle, die das jemals lesen werden. Aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich größer, wenn sie nur wüssten. Gewiss, für die Gottesfürchtigen wird es bei ihrem Herrn Gärten der Wonne geben. Sollen wir etwa die Gottergebenen den Übeltätern gleichstellen? Was ist mit euch? Wie urteilt ihr? Oder habt ihr eine Schrift, in der ihr lernt und sucht? Ihr sollt darin wahrlich das haben, was ihr euch auswählt? Also der Mensch soll das bekommen, was er möchte und nicht das, was er verdient hat? Was ist das für ein Urteil? Wo steht solches selbst in den Schriften dieser Welt? In irgendeinem Gesetzbuch, in irgendeinem Regelwerk, in irgendeiner Vereinssatzung? Wo steht das, dass die, die nichts tun, sogar im Gegenteil Schlechtes tun, dass die genauso behandelt werden, die pünktlich kommen, fleißig sind, ehrlich sind, sich einsetzen, sogar opfern, aushalten? Die beiden sollen gleich behandelt werden? Welcher Mensch auf dieser Erde würde so urteilen? Oder habt ihr von uns verbindliche Eide, also Schwüre, die bis zum Tag der Auferstehung reichen? Ihr bekommt wahrlich das, was ihr urteilt? Also hat Allah euch irgendwo versprochen, dass das so sein wird? Frage sie, wer von ihnen dafür Bürge ist? Oder haben sie etwa Teilhaber? So sollen sie doch ihre Teilhaber beibringen, wenn sie wahrhaftig sind. Am Tag, da manch ein Schenkel entblößt wird, also Schrecken wird sein, und sie aufgerufen werden, sich anbetend niederzuwerfen, aber da werden sie es nicht können. Sie werden nicht in der Lage sein, Sajda zu machen. Und überleg mal, diese Ehrfurcht zu empfinden, diesen Schrecken, sich niederwerfen zu wollen, aber es nicht können. Starr dastehen, so wie man in Dunya starr dastand und sich verweigerte, vor Allah sich niederzuwerfen, keine Lust hatte, sich dumm dabei vorkam, zu hochmütig dafür war, es nicht als wichtig empfand, dann wird man es am jenen Tag auch nicht mehr können. Während ihre Blicke demütig sind und Erniedrigung sie bedeckt, dabei waren sie doch bereits aufgefordert worden, sich anbetend niederzuwerfen, als sie noch heil waren, als sie es noch konnten. Deswegen, auch wenn man manchmal keine Lust hat zu beten, betet. Betet, macht Sajda und oft Sajda und gerne Sajda. Denn Allah bewahre, dass wenn man hier das ungern macht oder gar nicht macht, dass man irgendwann nicht mehr in der Lage dazu sein wird, es überhaupt zu tun. Lasse mich allein mit denjenigen, die diese Aussage für Lüge erklären. Wir werden sie stufenweise dem Verderben näher bringen, von wo sie es nicht wissen. Von wo sie nicht wissen. Und ich gewähre ihnen Aufschub, aber gewiss, meine List ist fest. Oder verlangst du etwa von ihnen einen Lohn, so dass sie mit Schulden belastet wären? Oder besitzen sie das Wissen über das Verborgene, so dass sie es aufschreiben können? So sei standhaft in Bezug auf das Urteil deines Herrn und sei nicht wie der Gefährte des großen Fisches, Yunus a.s., als er voller Gram zu Allah rief, wenn ihn nicht eine Gunst von seinem Herrn rechtzeitig erreicht hätte, wäre er wahrlich auf das kahle Land geworfen worden und hätte sich dabei Vorwürfe zugezogen. Da erwählte ihn sein Herr und machte ihn zu einem der Rechtschaffenen. Diejenigen, die ungläubig sind, würden dich, wenn sie die Ermahnung hören, mit ihren Blicken wahrlich beinahe ins Straucheln bringen. Ja, wenn man jemanden so voller Hass anschaut und mit den Blicken am liebsten, ja, wie man auch sagt, wenn Blicke töten könnten, so gucken die dich an, dass sie dich am liebsten vernichten würden, nur mit ihren Blicken. So viel Abneigung spüren sie in ihren Herzen und sie sagen, er ist ja fürwahr besessen. Doch es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. Was wir nochmal sagen über diese Gartenbesitzer, was wir daraus auch nochmal lernen, ist diese Schuh, diese Gier, diese Enge des Herzens, die diese am Anfang ihrer Geschichte an den Tag legten. Wir gehen jetzt schnell in aller Früh, soll bloß keiner merken, dass wir heute Erntetag haben, damit bloß kein Armer auf den Gedanken kommt, dass er uns jetzt bitten könnte, dass wir was abgeben müssen. Diese Enge des Herzens, die lässt viele, viele Gelegenheiten, Gutes zu tun, leider vergehen. Das ist ein ganz großes Problem. Wenn das gelöst wird, dann kann man viel mehr und viel leichter Gutes tun. Allah möge uns alle von Schuh der Herzen befreien. Und wir müssen uns wirklich fragen, weil der Gläubige wird im Koran wie beschrieben, sie bevorzugen andere, selbst wenn sie es nötig haben. Das haben wir zusammen gelesen. Das heißt, wenn also zum Beispiel ein Gast kommt und man hat gerade nur wenig Essen da, dann wem gibt man, dem Gast? Oder ja, will man das für sich selber haben? Ja, und in vielen Gelegenheiten des Lebens ist das also so, dass man für sich selber halt nehmen kann oder anderen, die es vielleicht nötiger haben oder man selber braucht es eigentlich gar nicht so notwendig, aber man gibt es trotzdem im Vertrauen auf Allah, dann ist das schon eine sehr, sehr löbliche Eigenschaft, weil sie beweist, dass das Herz nicht so eng ist, es Platz hat, viel Gutes will. Allah möge uns zu solchen Menschen machen. Und die zweite Sache, dass dieser Gartenbesitzer, der mittlere von ihnen, der mittelmäßige, der ein bisschen mehr Verstand zeigte, er sagte, habe ich euch nicht gesagt, warum habt ihr nicht das Bih gemacht? Das zeigt uns also auch, anstatt Angst vor Mangel in der Versorgung zu haben, soll man also was machen? Das Bih, und Allah wird einem Baraka Segen in der Versorgung gewähren. Wir sehen, so wie Istighfar, so wie das um Vergebung bitten von Allah, so viel Segen und Nutzen mit sich bringt, genauso auch die Lobpreisung Allahs bringt sehr viel Segen und Nutzen mit sich, die wir vielleicht gar nicht berechnen können. Deswegen wird uns einfach gesagt, macht es einfach. Es ist gut für euch, auch wenn ihr es noch nicht wisst. Deswegen werden in diesem Kurs ja auch zum Beispiel die Duas euch beigebracht, die ihr unter anderem um Vergebung bitten und Allah lobpreisen und andere Dinge beinhalten. Ich hoffe, ihr nehmt das auch ernst. Denn das sind alles die Arten und Weisen, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und der Koran uns gelehrt haben, um uns Allah zu nähern. Und diese Dinge, diese Mittel sollten wir dann auch in Anspruch nehmen.